Unliebsame Unterbrechung. Eines schönen Tages, es dürfte zu Anfang April 1908 gewesen sein, kam für mich ein Brief. Nachdem Adolf niemals Post erhielt, pflegte ich mit den für mich bestimmten Briefen vor ihm kein Aufsehen zu machen, um ihn sein hartes persönliches Schicksal nicht fühlen zu lassen. Aber er bemerkte sogleich, dass es mit diesem Briefe besondere Bewandtnis haben müsse. »Was ist los, Gustl?« fragte er teilnehmend. Ich antwortete bloß, »Da, lies.« Noch sehe ich, wie sich sein Antlitz verfärbte, wie die Augen jenen ungewöhnlichen Glanz bekamen, der einen Zornesausbruch einzuleiten pflegte. Dann brach es brüsk aus ihm los. »Auf keinen Fall darfst du dich stellen, Gustl«, schrie er. »Du bist ein Narr, wenn du dich stellst. Am besten ist es, du zerreißt diesen blöden Wisch.« Ich sprang hin und konnte ihm gerade noch den Gestellungsbefehl, den mir meine Eltern nachgesandt hatten, aus den Fingern reißen, ehe er in seiner maßlosen Wut den Schein zerfetzen konnte. Ich war selbst so betroffen, dass Adolf sich bald beruhigte. Zwischen Türe und Flügel heftig auf- und abschreitend, entwarf er sogleich seinen Plan, der mir aus der jeweiligen Verlegenheit heraushelfen sollte. »Noch ist ja gar nicht sicher, ob du überhaupt tauglich bist«, erklärte er ruhiger. »Schließlich hast du vor einem Jahre die schwere Lungenentzündung nur mit knapper Not durchgestanden. Wenn du untauglich bist, was ich hoffe, ist die ganze Aufregung umsonst gewesen.« Adolf schlug mir also vor, nach Linz zu fahren und mich vorschriftsmäßig assentieren zu lassen. Falls ich aber tauglich befunden würde, sollte ich unverzüglich bei Passau heimlich über die Grenze gehen und mich draußen im Reich zum deutschen Heere melden. Auf keinen Fall dürfe ich in der K&K-Armee dienen. Diesem untergehenden Habsburgerstaate gönne er keinen einzigen Soldaten mehr. Da mein Freund um 9 Monate jünger war als ich, hatte er den Gestellungsbefehl erst im nächsten Jahre, also 1909, zu erwarten. Aber wie ich jetzt sah, hatte er sich schon über sein künftiges Handeln in dieser Hinsicht bestimmte Gedanken gemacht, unter keinen Umständen in der K&K-Armee zu dienen. Vielleicht war es ihm gar nicht unerwünscht, zuerst an meinem Falle zu erproben, wie sich die von ihm vorgeschlagene Lösung in der Praxis bewähren würde. Am nächsten Morgen ging ich zum Direktor des Konservatoriums und zeigte ihm den Einberufungsschein. Er erklärte mir, dass ich durch den Eintritt in das Konservatorium die Berechtigung erworben habe, als einjährig Freiwilliger zu dienen, doch riete er mir, mich als einziger Sohn eines Geschäftsmannes zur Ersatzreserve zu melden. Dort hätte ich lediglich eine 8-wöchige Ausbildung mitzumachen und in weiterer Folge 3 Waffenübungen von je 4 Wochen Dauer zu absolvieren. Ich fragte ihn, was er davon hielte, nach Deutschland zu gehen und mich der Militärdienstleistung ganz zu entziehen. Er erschrak über diesen ungewöhnlichen Vorschlag und riet mir entschieden davon ab. Adolf war auch ein Dienst in der Ersatzreserve noch ein viel zu großes Zugeständnis an den Habsburgerstaat und redete, während ich schon meine Sachen zusammenpackte, ununterbrochen auf mich ein, um mich für seinen Plan zu gewinnen. In Linz erzählte ich meinem Vater, welchen Vorschlag mir mein Freund gemacht habe, denn insgeheim spielte ich doch ein wenig mit diesem Gedanken. Auch konnte ich zum Wehrdienst absolut kein Verhältnis gewinnen. Selbst 8 Wochen Ersatzdienst erschienen mir ein Greuel. Mein Vater erschrak darüber noch mehr als der Direktor des Konservatoriums. »Um Gottes Willen, was sprichst du da?« meinte er kopfschüttelnd. »Wenn ich heimlich über die Grenze gehe, auf Deutsch gesagt desertiere, würde ich mich strafbar machen. Außerdem könnte ich dann nie mehr heim, und meine Eltern, die ohne dies schon mir zuliebe auf so vieles verzichtet haben, würden mich dann ganz verlieren.« Diese Worte des Vaters und die Tränen der Mutter genügten völlig, um mich zur Vernunft zu bringen. Mein Vater ging noch am gleichen Tage zu einem mit ihm befreundeten Statthaltereirat, um sich über die Möglichkeiten, mich für die Ersatzreserve anzumelden, zu erkundigen. Dieser entwarf ein Gesuch, das ich bei der Assentierung abgeben sollte, falls ich für tauglich befunden würde. Ich schrieb an Adolf, dass ich mich doch zu dem vom Direktor des Konservatoriums vorgeschlagenen Wege entschlossen habe und in einigen Tagen zur Assentierung ginge. Danach käme ich mit meinem Vater nach Wien. Vielleicht hatte sich auch Adolf inzwischen anders besonnen und war darauf gekommen, dass den Weg, den er für sich selber wählen wollte, für mich doch nicht richtig war, denn er ging in seinem Antwortschreiben gar nicht mehr darauf ein. Vielleicht wollte er auch diesen immerhin riskanten Plan nicht schwarz auf weiß in einem Brief festlegen. Hingegen freute es ihn anscheinend, dass mein Vater bei meiner Rückkehr mit mir nach Wien kommen wolle. Die Fahrt unterblieb jedoch, weil der geschäftliche Grund inzwischen hinfällig geworden war. Ich hatte Adolf auch geschrieben, dass ich meine Viola mitbringen wolle, um mir bei Gelegenheit in einem Orchester als Bratschist eine Nebeneinnahme zu sichern. Während des Studiums in Wien hatte ich mir eine Bindehautentzündung zugezogen. In Linz ließ ich mich von einem mit uns bekannten Augenarzt untersuchen und schrieb Adolf, er möge nicht erschrecken, wenn ich mit Brillen am Westbahnhof ankäme. Der Brief, den Adolf kurz vor Ostern als Antwort auf den meinen an den Stutmus Gustav Kubizek schrieb, ist glücklicherweise erhalten geblieben. Er lautet: Lieber Gustl, nachdem ich dir vorerst für deinen lieben Brief danke, drücke ich anbei auch gleich meine Freude darüber aus, dass dein lieber Vater wirklich mit dir nach Wien kommt. Vorausgesetzt, dass du und dein Herr Vater dagegen nichts einzuwenden habt, werde ich am Donnerstag 11 Uhr am Bahnhof warten. Du schreibst, dass ihr ein so herrliches Wetter habt. Das tut mir fast leid. Übrigens, wenn es bei uns nicht regnen täte, wär's ja auch schön, nicht nur in Linz. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du richtig eine Viola auch mitbringst. Am Dienstag kaufe ich mir um 2 Kreuzer Baumwolle Watte und 20 Kreuzer Kleister, für meine Ohren nämlich. Und dass du nun auch erblinden wirst, hat mich mit tiefer Trauer erfüllt. Da wirst du nun auch noch immer mehr daneben greifen, die Noten falsch lesen. Da wirst du blind und ich noch mit der Zeit törrisch. Oh weh! Einstweilen aber wünsche ich dir und deinen werten Eltern wenigstens noch einen glücklichen Ostermontag und grüße sie sowohl als auch dich herzlichst und ergebenst als dein Freund Adolf Hitler. Der Brief ist mit dem 20. April datiert. Adolf hat ihn also ausgerechnet an seinem Geburtstag geschrieben. Dass er im Brief selbst darauf nicht Bezug nimmt, ist aus seiner damaligen Situation heraus durchaus verständlich. Vielleicht hat er gar nicht daran gedacht, dass an diesem Tage sein Geburtstag ist. Soweit sich das, was Adolf schreibt, auf meinen Vater bezieht, ist der Brief äußerst korrekt. Adolf fragt sogar, ob es mir und meinem Vater recht ist, wenn er auf den Bahnhof kommt, um uns abzuholen. Aber schon an der Stelle, an der vom Wetter die Rede ist, schlägt sein Spott durch. Wenn's bei uns nicht regnen täte, wär's ja auch schön. Dann aber, als es um meine Viola geht, öffnet er seinen grimmigen Humor die Schleusen ganz. Sogar über mein Augenleiden wird gespottet, bis er sich mit einem »Oh weh« selbst zur Ordnung ruft und den Brief wieder sehr formell schließt. Dass Adolf mit der Orthographie noch immer auf Kriegsfuß stand, ist aus diesem Brief besonders deutlich zu ersehen. Sein ehemaliger Deutschlehrer, Professor Huomer, hätte kaum ein genügend dafür gegeben, denn noch schlechter ist es mit der Interpunktion bestellt. Diese ewig sich wiederholenden Beistriche und Punkte, die ständig den lebendigen Fluss der Gedanken unterbrachen, waren für ihn ebenso lästige wie überflüssige Einrichtungen. Am festgesetzten Tage ging ich zur Assentierung. Ich wurde tauglich befunden und überreichte mein Gesuch um Aufnahme in die Ersatzreserve. Als ich nach Wien zurückkam, übrigens ohne die befürchteten Brillen, empfing mich Adolf sehr freundlich, denn es war ihm doch angenehm, dass ich weiterhin bei ihm blieb. Allerdings spottete er kräftig über den Ersatzreservisten. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie man aus mir einen Soldaten machen wolle, meinte er. Das konnte ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber ich war schon glücklich, dass ich mein Studium fortsetzen konnte. Daheim zeichnete Adolf meinen Kopf und stülpte einen Paradehut mit einem Federbusch darüber. »Schaust aus wie ein Veteran, Gustl«, meinte er, »noch bevor du Rekrut bist.« Nach dem langen, trüben Winter war es nun endlich Frühling geworden. Seit ich auf meiner Fahrt zur Assentierung nach Linz die heimatlichen Fluren wieder gesehen hatte, kam mir unser düsteres Zimmer im Hinterhaus der Stumpergasse noch viel düsterer vor als ehedem. Eingedenk unserer zahlreichen Wanderungen kreuz und quer durch die nähere und weitere Umgebung von Linz, versuchte ich, Adolf zu Fahrten und Wanderungen in das Wiener Ausflugsgebiet zu überreden. Ich hatte jetzt etwas mehr Zeit zur Verfügung, weil meine Schülerinnen inzwischen ihre Prüfungen bestanden hatten und in ihre Heimat abgereist waren, nicht ohne mich für das gut bestandene Examen mit einer beträchtlichen Extragratifikation zu überraschen. So war auch die Geldbörse einigermaßen gefüllt, zumindest bei mir. Als es in den Anlagen des Rings überall zu blühen begann und die milde Frühlingssonne lockte, hielt ich es in den dumpfen Mauern der Stadt nicht mehr aus. Adolf sehnte sich das Gleiche hinaus. Ich wusste ja, wie sehr er das freie, offene Land, die heiteren Wiesen, die ernsten Wälder und in der Ferne den blauen Zackenkranz des Gebirges liebte. Er hatte ja auf seine Weise schon lange vor mir eine Lösung dieses Problems gefunden, denn sobald es ihm bei Frau Zackreis zu eng und zu muffig war und zu arg nach Petroleum roch, lief er in den Schönbrunner Park. Mir aber genügte dieser keineswegs. Ich wollte etwas mehr von der Umgebung Wiens sehen. Das wollte Adolf ja auch, aber erstens, er hatte kein Geld für solche Extraauslagen, wie er sagte. Das ließ sich dadurch beheben, dass ich ihn aufforderte, bei Ausflügen mein Gast zu sein. Ich kaufte, um für alle Fälle sicher zu sein, schon am Vortage Proviant ein. Zweitens, ein viel schwierigerer Punkt, er musste früh am Morgen aufstehen, wenn wir einen richtigen Tagesausflug machen wollten. Das war nicht leicht für ihn, da er eher bereit war, alles andere zu tun, als früh aufzustehen. Ein Versuch, ihn wach zu rütteln, war ein riskantes Unternehmen. Da konnte er ganz unleidlich werden. »Was weckst du mich so früh?« wurde ich angeschrien. Wenn ich dann sagte, dass es doch längst heller Tag sei, ließ er es niemals gelten. Ich beugte mich mit meinem Oberkörper aus dem Fenster und blickte über die öden Feuermauern steil nach oben, um den schmalen Streifen Himmel zu sehen. Ein wolkenloser Tag, stellte ich fest, die Sonne scheint. Aber als ich mich umwandte, schlief Adolf schon wieder. Gelang es, ihn endlich aus dem Bett zu bringen und in Bewegung zu setzen, so musste man trotzdem die ersten Stunden des Tages abstreichen, denn nach einem so unerwartet frühen Wecken blieb er für längere Zeit völlig verschlossen und stumm und antwortete auf alle Fragen nur mit einem unwilligen Knurren. Erst weiter draußen, wo es hell und grün wurde, wachte er langsam aus seinem Brüten auf. Dann freilich war er beglückt und froh und dankte mir sogar dafür, dass ich ihn geweckt und nicht nachgegeben hatte. Unser erstes Ziel war der Hermannskogel im Wienerwald. Mit dem Wetter hatten wir wahrhaftig Glück. Schon als wir über Sievering hinauszogen, strahlte herrlich die Sonne und überall blühten die Bäume. In den Weingärten regte sich das erste Grün und höher oben standen die Buchen in jungem, frischem Laub. Ich spürte förmlich, wie wohl Adolf nach dem wochenlangen Sitzen über Büchern und Zeichenblättern die Wanderung tat. Auf dem Hermannskogel gelobten wir uns, jetzt öfter hinauszuziehen. Über Klosterneuburg ging's zur Bahn und zurück in den engen Käfig bei Frau Zackreis. Am nächsten Sonntag ging's wieder in den Wienerwald. Wir sahen ja nicht gerade unternehmungslustig aus mit unseren langen Hosen, dem dunklen Stadtrock und den leichten Straßenschuhen, aber wir waren es. An diesem Tag legten wir eine für unsere Begriffe recht ansehnliche Strecke zurück. Von St. André-Wördern am Beginn des Tullnerfeldes, wohin wir mit dem Morgenzug gefahren waren, wanderten wir über Königstetten, Katzelsdorf, Ried, Gablitz und Purkersdorf wieder in die Stadt zurück. Adolf war von der Gegend entzückt und behauptete, dass sie ihn an bestimmte Teile des Mühlviertels erinnere, das er sehr liebte. Gewiss hatte auch er, ohne es jemals zuzugeben, Heimweh nach dem Lande seiner Kindheit, obwohl dort kein Mensch mehr seiner gedachte. Für eine Fahrt in die Wachau machte ich mir am Konservatorium sogar einen Wochentag frei. Wir mussten sehr früh schon zum Westbahnhof laufen, um nach Melk zu fahren. Adolf war erst dann mit diesem Tage ausgesöhnt, als er das herrliche Stift sah. Dann aber gründlich. Ich brachte ihn kaum mehr davon fort. Dabei hielt er sich keineswegs an die offizielle Führung, suchte vielmehr wieder geheime Durchlässe und verborgene Stiegen, um an die Grundmauern heranzukommen. Er wollte unbedingt untersuchen, wie man diese auf den Felsen aufgesetzt hätte. Tatsächlich könnte man ja fast glauben, der gewaltige Bau des Stiftes wäre aus dem Stein herausgewachsen. Danach hielt uns der herrliche Bibliothekssaal lange Zeit fest. Mit dem Dampfer fuhren wir dann durch die im Schmucke des Mayen prangende Wachau. Drüben links Weiteneck, dann Schönbühl rechts, auf steilem Felsen Ackstein, das reizende Spitz, Weißenkirchen, ein Idyll für sich, Adolf war wie verwandelt. Schon allein die Donau. Endlich war er wieder auf seinem geliebten Strom, denn dieses Wien besaß ja keine so enge Verbindung mit der Donau wie etwa Linz, wo man warten konnte, bis ein stattliches blondes Mädchen von Urfahr her über die Brücke kam. Wie hatte er die Donau vermisst, beinahe so sehr, wie er Stefanie noch immer vermisste. Und nun ziehen die Burgen, die Dörfer, die Weingärten an den steilen Berglehnen still an uns vorbei. Man spürt kaum, dass man sich selbst vorwärts bewegt. Es sieht vielmehr aus, als stünde man still, und diese wundervolle Landschaft bewege sich in ruhigem Rhythmus an uns vorüber. Welch romantische Welt! Wie ein Zauber berührte sie uns. Adolf steht am Bug und ist völlig versunken in das Landschaftsbild. Als wir längst schon am Krems vorbei und durch die weiten, eintönigen Auwälder fuhren, die zu beiden Seiten den Strom begleiten, sprach er noch immer kein Wort. Wo mochten seine Gedanken weilen? Als hätte diese zauberhafte Fahrt eines Gegengewichtes bedurft, fuhren wir das nächste Mal die Donau abwärts bis Fischament. Ich war enttäuscht. War dies wirklich der gleiche Strom, der uns in so helles Entzücken versetzt hatte, unsere liebe, vertraute Donau? Lagerhäuser, Ölraffinerien, Materialdepots, dazwischen armselige Fischerhütten, Elendsquartiere und nun sogar richtige Zigeunerlager. Wohin waren wir geraten? Das war die andere Donau, die nicht mehr zum Bilde unserer Heimat, sondern zu einer uns fremden östlichen Welt gehörte. Mit zwiespältigen Gefühlen, Adolf sehr nachdenklich, ich enttäuscht, kehrten wir heim. Am lebendigsten aber ist mir eine Fahrt in das Gebirge geblieben, die schon in den Frühsommer fiel. Die Strecke bis zum Semmering war weit genug, um Adolf trotz der viel zu frühen Stunde munter zu machen. Bald hinter Wien-Neustadt begann die Welt bucklig zu werden. Die Bahn musste, um die Höhe des Simmerings zu gewinnen, in weiten Bögen in die Seitentäler einbiegen. Mühsam, wie die Leute, die in den Bergen leben, mit langsamen, bedächtigen Schritten aufwärts steigen, stieg auch der Zug gemächlich auf das Gebirge. Viele Kehren und weit ausholende Kurven, Tunnels und Viadukte waren nötig, um die Höhe von 980 Metern zu gewinnen. Adolf war von der kühnen Trassierung begeistert. Die Seiten 253 und 254 des Buches sind Bildseiten. Seite 253, eine Wiener Postkarte, die Rückseite mit dem Hinweis, dass er an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Oper besuchen wird. Seite 254, Jugendbildnis Hitlers, Herkunft mit Gewissheit nicht mehr feststellbar. Weiter im Text. Von einer Überraschung fiel er in die andere. Am liebsten wäre er ausgestiegen, um diese verwegene Bahnstrecke zu Fuß abzugehen und zu untersuchen. Ich war darauf vorbereitet, bei nächster Gelegenheit einen grundlegenden Vortrag über Bahnbau im Gebirge zu hören, denn sicherlich hatte er bereits eine noch kühnere Trassierung, noch höhere Viadukte, noch längere Tunnels im Kopfe. Semmering. Wir stiegen aus, ein herrlicher Tag. Wie rein nach all dem Staub und Rauch war hier die Luft, wie blau der Himmel. Die Wiesen leuchteten saftig grün, die Wälder hoben sich dunkel davon ab und darüber ragten, noch Schnee auf dem Gipfel, die Berge auf. Der Zug nach Wien zurück ging erst am Abend. Wir hatten Zeit. Der Tag gehörte uns. Adolf entschied sogleich über das Ziel unserer Wanderung. Welcher von den Bergen, die hier aufragen, ist der höchste? Ich glaube, man nannte uns die Rax. Also stiegen wir auf diesen Berg. Weder Adolf noch ich hatten vom Bergsteigen eine Ahnung. Die höchsten Berge, die wir in unserem Leben bezwungen hatten, waren die sanften Höhen des Mühlviertels. Die Alpen selbst hatten wir bisher nur aus der Ferne gesehen. Jetzt aber standen wir mittendrin. Dass dieser Berg über 2000 Meter hoch ist, imponierte uns gewaltig. Wie es bei Adolf immer war, der Wille musste den Mangel ersetzen. Wir hatten keinen Proviant, denn ursprünglich war nicht eine Bergtour, sondern eine Wanderung von der Höhe des Semmerings nach Glocknitz hinab geplant gewesen. Nicht einmal einen Rucksack besaßen wir. Unsere Kleidung war die gleiche, die wir auf einem Bummel durch die Stadt trugen. Die Schuhe viel zu leicht, mit dünner Sohle, ohne Benagelung. Hose und Rock, das war alles, ohne jedes wärmere Stück Kleidung. Aber es schien ja die Sonne und außerdem waren wir jung. Also los. Das Erlebnis, das wir während des Abstieges hatten, überschattet die Erinnerung an den Aufstieg so vollkommen, dass ich nicht mehr sagen kann, auf welchen Wegen wir bergwärts zogen. Ich weiß nur noch, dass wir mehrere Stunden zu steigen hatten und dann das Gipfelplateau, das uns als der höchste Punkt erschien, erreichten, womit noch nicht gesagt ist, dass es wirklich die Rax war. Noch nie hatte ich einen Berggipfel bestiegen. Ich hatte ein seltsam leichtes, freies Gefühl. Es kam mir vor, als gehöre ich nicht mehr zur Erde, sondern wäre dem Himmel schon ganz nahe. Selige Öde auf wonniger Höhe, Siegfrieds Worte, nachdem er den Brünhildenfels erklommen hat, kamen mir in den Sinn. Adolf aber stand ergriffen auf dem Gipfelplateau und schwieg. Der Blick ging weit hinaus über das Land. Da und dort tauchte im bunten Gewirr der Wälder und Wiesen ein Kirchturm, ein Dorf auf. Wie klein und nichtig die Dinge der Menschen aussahen. Es war eine herrliche Stunde, vielleicht die schönste, gottnächste, die ich mit meinem Freunde erlebte. Die Begeisterung ließ uns alle Müdigkeit vergessen. Irgendwo in den Taschen fand sich noch ein trockenes Brot. Das musste genügen. Im Glück dieses Tages hatten wir das Wetter kaum beachtet. Hatte nicht eben noch die Sonne geschienen? Jetzt schoben sich plötzlich dunkle Wolken heran. Nebel fiel ein. Das ging so schnell, wie man auf der Bühne die Szene Pfingstwiese in düstere Wolfsschlucht verwandelt. Sturm erhob sich und peitschte den Nebel in langen, flatternden Fahnen vor uns her. Von ferne grollte ein Gewitter. Dumpf und unheimlich rollte der Donner in den Bergen nach. Das war kein sanfter Theaterdonner mehr. In unserer kläglichen Ringstraßenadjustierung begann uns erbärmlich zu frieren. Die dünne Hose schlotterte um die Beine, mit fliegenden Rockschößen eilten wir zu Tal. Aber der Weg war steinig, unsere Schuhe waren dem, was der Berg von ihnen verlangte, in keiner Weise gewachsen. Und außerdem war trotz unserer Eile das Gewitter schneller als wir. Schon schlugen klatschend die ersten Tropfen durch den Wald. Dann setzte der Regen ein. Und welch ein Regen! Richtige Bäche flossen aus den eng über die Baumwipfel herandrängenden Wolken auf uns nieder. Wir liefen und liefen, was das Zeug hielt. Es war vergeblich, sich gegen den Gewitterregen zu schützen. Bald war kein trockener Fleck mehr an uns und auch in den Schuhen stand das Wasser. Kein Haus, keine Hütte, keine Zuflucht weit und breit. Adolf, der doch sonst in jeder Situation Rat und Hilfe wusste, kümmerte sich nicht um Blitz und Donner, um Sturm und Regen. Zu meiner Überraschung war er in glänzender Laune und wurde, obwohl wir bis auf die Haut durchnässt, mit zunehmendem Regen zunehmend vergnügter. Über Steingeröll sprangen wir hinab. Abseits vom markierten Wege entdeckte ich eine kleine Heuhütte. Es hatte keinen Sinn mehr, weiter im Regen herumzulaufen. Außerdem wurde es bald finster, also schlug ich Adolf vor, in diesem Schuppen zu nächtigen. Er war sogleich damit einverstanden, das Abenteuer konnte ihm anscheinend nicht lange genug dauern. Ich durchsuchte die kleine Bretterhütte, im unteren Teil des Raums lag noch ein wenig Heu, trocken und genug für uns beide, um darin zu schlafen. Adolf zog Schuhe, Rock und Hose aus und begann, die Kleider auszuwinden. »Hast du auch so großen Hunger?«, fragte er. Als ich seine Frage bejahte, war ihm schon etwas leichter. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das gilt anscheinend auch für den Hunger. Inzwischen hatte ich im oberen Teil der Hütte große quadratische Tücher aus groben Leinen entdeckt, die von den Bauern benutzt wurden, um das Heu von den steilen Bergwiesen herabzutragen. Adolf tat mir doch leid, wie er da in den durchnäßten Unterkleidern in der Türe stand, schlotternd vor Kälte und die Ärmel seines Rockes auswand. Wie leicht konnte er sich bei seiner Anfälligkeit gegenüber jeglicher Art von Verkühlungen eine Lungenentzündung holen. So nahm ich eines der großen Tücher, breitete es auf das Heu hin und sagte Adolf, er solle auch das nasse Hemd und die Unterhose ausziehen und sich in das trockene Tuch einwickeln. Das tat er. Nackt legte er sich auf das Tuch, ich schlug die Enden zusammen und drehte ihn darin fest ein. Dann holte ich ein zweites Tuch und deckte es noch darüber. Darauf wand ich seine und meine Unterwäsche aus und hängte sie, aber auch die Kleider, in der Hütte auf, drehte mich dann gleichfalls in eines der Tücher ein und legte mich nieder. Damit uns während der Nacht nicht friere, warf ich noch etwas Heu über das Bündel, in welchem Adolf steckte, und einen zweiten Ballen über mich. Da wir keine Taschenuhren besaßen, wussten wir nicht, wie spät es war. Aber in unserer Situation genügte es völlig festzustellen, dass vor der Hütte finstere Nacht lag und der Regen unaufhörlich auf das Dach herniederrauschte. Irgendwo in der Ferne bellte ein Hund. Wir waren also nicht allzu weit von einer menschlichen Behausung. Ein Gedanke, der mich sehr beruhigte, Adolf aber, als ich dies aussprach, ganz gleichgültig ließ. Menschen waren ihm in dieser Lage ganz überflüssig. Er amüsierte sich großartig über das ganze Unternehmen, dessen romantischer Ausklang ihm sehr behagte. Wir hatten es jetzt auch schön warm. Es wäre in der kleinen dunklen Hütte fast behaglich gewesen, wenn uns nicht der Hunger so sehr geplagt hätte. Als ich am Morgen erwachte, fiel schon das Licht des Tages durch die Fugen der Bretter. Ich stand auf, die Kleider waren nahezu trocken. Ich erinnere mich noch, welches Kunststück es war, Adolf zu wecken. Dann machte er in seiner Umhüllung die Füße frei und schritt, das Heutuch um die Lenden geschlagen, auf die Türe zu, um nach dem Wetter zu sehen. Seine schlanke, hoch aufgeschossene Gestalt in dem weißen, togaartig über die Schulter geworfenen Tuche entsprach der eines indischen Asketen. Dies war unsere letzte große gemeinsame Wanderung.